Kundgabe 2436. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.8.1942. Erleuchtung des Geistes. Prüfen der Lehren. Jede geistige Frage wird euch gelöst werden, so ihr euch vertrauensvoll an den himmlischen Vater wendet und von ihm Antwort begehret. Ihr lebt in einer Zeit der Irrungen. Es ist euer Denken falsch geleitet worden und ihr vermögt nicht mehr, die Wahrheit von der Lüge zu trennen, denn ihr rufet nicht den an, der allein euch Aufschluss geben kann. Doch Gott kommt euch in seiner Liebe entgegen. Sein Geist will euch erleuchten. Er will euch ins rechte Denken leiten. Das Grundprinzip eures Lebens soll sein, den Willen Gottes zu erfüllen. Seid ihr von diesem Wunsch beseelt, so müsstet ihr auch ihm euer Ohr leihen, dass ihr seinen Willen vernehmet. Ihr müsstet euer Herz bereitwillig öffnen, auf dass ihr seine Stimme höret. Sehet, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem will ich eingehen. Öffnet euer Herz, lasset ihn ein. Und nun tragt ihm eure Fragen vor, und er wird euch nicht ohne Antwort lassen. Er wird euch sagen, wo ihr irret und was ihr aufgeben oder behalten sollt. Ihr aber beachtet allzu sehr, was euch die Menschen lehren. Ihr habt kein eigenes Urteil mehr. Ihr lasset euch geistige Kost bieten von denen, die selbst solche nötig hätten. Ihr lasset euch belehren von Menschen, die nicht dazu berufen sind von Gott. Und ihre Worte nehmet ihr an, ohne Bedenken. Göttliche Gabe dagegen erkennet ihr nicht an. Wohl sollt ihr vertreten, wovon ihr restlos überzeugt seid. Doch die Überzeugung müsstet ihr eigen gewonnen haben. Ihr müsstet alles durchdenken und prüfen. Und so es einer ernsten Prüfung standhält, dürfet ihr dafür eintreten. Ihr müsstet das Für und Wider einer jeden Lehre bedenken. Ihr müsstet Stellung nehmen dazu und euch entscheiden für das, was ihr im tiefsten Herzen bejahen könnt. Dann erst wird eine jede Lehre in euch lebendig, während sie zuvor nur etwas Eingelerntes bleibt, das für das Ausreifen der Seele ohne Wert ist. Der ernste Wille zu prüfen muss in euch wach werden, denn Gott fordert von euch nimmermehr, dass ihr, ohne zu prüfen, etwas annehmet, auch wenn er selbst es euch bietet. Er gab euch den Verstand, und diesen sollt ihr auch nützen. Er fordert dies von euch, auf dass ihr nicht in die Schlingen des Widersachers geratet, der euch in seine Irrlehren verstricken will. In dieser Gefahr seid ihr aber, so ihr bedenkenlos alles annehmet, was zu glauben von euch gefordert wird. Gott setzt euch wahrlich von seinem Willen in Kenntnis, und so euer Wille ihm zugewandt ist, werdet ihr ihm keinen Widerstand entgegensetzen. Das heißt, ihr werdet aus innerem Antrieb euch für das Rechte entschließen, und ihr werdet nicht zu fürchten brauchen, seinem göttlichen Willen entgegenzuhandeln. Doch dazu müsstet ihr selbst denken, also euren Geist in euch tätig werden lassen. Ihr müsstet euch abschließen von der Welt und dem Geist in euch Freiheit geben, dass er sich hinaufschwingen kann in lichte Höhen. Es muss das Verlangen nach der Wahrheit in euch stark sein, dass ihr diese der geistigen Welt abbringen möchtet. Ihr müsstet sie begehren aus tiefstem Herzen. Und es wird euer Verlangen wahrlich erfüllt werden. Es wird dem Geist in euch die Wahrheit zufließen, die ihm geboten wird aus dem geistigen Reich. Weil dies Gottes Wille ist, dass die Wahrheit denen vermittelt wird, die solche verlangen. Doch so ihr bedenkenlos und urteilslos alles annehmet, was euch menschlicherseits geboten wird, ist euer Wissen nicht viel wert. Denn ihr sprecht dann nur nach, was euch gelehrt wurde. Es ist aber nicht euer geistiges Eigentum, denn das wird es erst dann, wenn ihr selbst Stellung dazu genommen habt und dann überzeugungsgemäß vertreten könnt. Dann aber besitzet ihr einen Reichtum, der unvergänglich ist und der euch wahrhaft beglücken wird. Was ihr aber an Irrtum euch angeeignet habt, das kann nicht beständig sein. Ihr werdet es dereinst hingeben müssen. Und euer Wissen wird dann nur gering sein, und darum vermehret es, solange ihr noch auf Erden weilt. Bittet Gott, dass er selbst euch unterweiset, und horchet auf die Stimme in euch, die euch belehret der Wahrheit gemäß. Denn Gott ist die Wahrheit, und er will, dass diese verbreitet werde auf Erden, das Licht werde, wo noch tiefste Dunkelheit herrscht. Amen.